from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Ja, seid ihr nicht vorbereitet oder was? Ich bin nicht. Ich bin völlig blank. Ja. Ich mache mir jetzt eine Kippe an, damit bin ich am besten vorbereitet. Ja, alles klar. So, hau rein. Let's go. Kippe auf. Geil. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 89 mit einem Gast heute. Das erste Mal sind wir zu dritt nach 89 Folgen. Haben wir es leid, zu zweit zu reden und haben uns heute jemanden dazugeholt. Wer das ist, das erfahrt ihr gleich vom Phil. Wie immer wird die Folge präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Ihr kennt das, www.basket.de und Facebook. Phil. Ja, hallo auch von mir, Heide Witzka. Ist so ein bisschen komisch gewesen. Meine Vorbereitung bestand darin, dass ich jetzt gerade aus dem Office gesprungen bin abends und hier am Genfer See mir für 8 Franken und 90 Rappen ein Bier gekauft habe. Also das war Schnapper. War weniger schön, aber ich möchte euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben jemand und wir sind sehr erfreut darum, dass wir jetzt mittlerweile zu dritt in der Leitung sind, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und dieser jemand kommt von einem Projekt, das wir ab und zu mal gerne erwähnen, weil ich glaube, die machen eine coole Arbeit. Das sind nämlich die Go-To-Guys und das ist der Chefredakteur Dennis Spielmann. Herzlich willkommen von uns erstmal und vielleicht gibst du ein kleines Intro, was du so machst, was dich zum Sport getrieben hat und wer ihr so seid. Okay, hi Jungs. vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine Ehre. Ja, wie bin ich zum Sport gekommen? Ich glaube gar nicht klassisch, sondern ich glaube, das Höchste, was ich gespielt habe an Basketball, war irgendwo in der Schule oder sowas. Also ich habe das nie ausgeübt, habe aber schon seit, weiß ich nicht, 1996, ja, ich bin alt, eben Michael Jordan verfolgt als Kind damals. Ja, und das ist irgendwie immer so hängen geblieben. 2006 wurde das dann so ein bisschen intensiver und ich habe mich umgeguckt, wie man noch mehr über Basketball erfahren kann, was ja halt in der Zeit schon relativ schwierig war. Mhm. Bin dann über Foren auf Crossover gekommen, die es jetzt auch nicht mehr gibt, die jetzt basketball.de sind. Stimmt. Und hab dann 2010 kurz angefangen zu schreiben. Ja, und relativ schnell hat sich aber so für mich herauskristallisiert, dass es mir wichtig ist, dass Artikel eine gewisse Langlebigkeit haben. Also gerade heute so in dieser schnellen Gesellschaft müssen News verbreitet werden und es muss alles ganz schnell gehen. Und mir ist es aber wichtig, wenn ich mich da hinsetze und was schreibe, dass ich das in einer Woche noch irgendjemandem zeigen kann und der kann davon auch noch irgendwas lernen oder sowas. Ja. Und daraus ist dann halt Go2Guys entstanden. Go2Guys ist ein Projekt, das eigentlich klar so eine Nische erfüllt, und zwar längere Analysen zu bestimmten Basketballgebieten. Wir haben als NBA-Seite angefangen, ja, und wir haben uns halt im Prinzip, die ganze Redaktion treibt so die Frage, wie gewinnt man in einem Basketballspiel? Eigentlich halt was ganz Simples, ne? Aber wir versuchen halt herauszufinden, ja, brauchen wir viele Assists? Nein, brauchen wir nicht unbedingt, könnte helfen, aber muss nicht sein. Brauchen wir viele Rebounds von einem Spieler? Brauchen wir, nein, wahrscheinlich auch nicht. Ja, und das ist im Prinzip so das, was wir suchen halt die Lösung, wie man ein Basketballspiel gewinnt. Und wie das am besten zu schaffen ist. Und damit haben wir 2010 dann zur Saison 10-11 angefangen. Ja, und lassen uns dann in zumeist viel zu langer, epischer Breite aus über Sachen, die vielleicht nur einen kleinen Teil interessieren. Also wir beschäftigen uns auch mit dem CBA, also wie die Liga zusammenarbeitet mit den Spielern und wie das alles auf Vertragsebene abläuft und sowas. Deswegen, es war halt klar, dass das immer so eine Nische sein wird. Und aber ja, es hat sich dann jetzt in den letzten Jahren schon zu einer größeren Nische entwickelt. Aber es sind per se also auch Projekte, die oder Sachen, über die ihr schreibt, die jetzt nicht nur so aus dem kurzfristigen Alltag kommen. Ich meine, wir haben gleich genug Sachen, die wir besprechen, die jetzt so in den letzten Tagen passiert sind, sondern Sachen, wo du sagst, hey, das ist im Grunde auch noch in einem Monat interessant. Ja, oder auch in Jahren. Also wir haben auf unserer Seite auch so eine Alltimer-Rubrik, also so zeitlose Artikel. Da setzen wir uns dann halt so mit so Fragen auseinander wie, gibt es Spiele, wo zu viele Dreier genommen werden? Wie wichtig ist der Dreier überhaupt für das Spiel? Wie bewerten wir überhaupt Spieler oder Teams oder Trades? Wie können wir da überhaupt rangehen? Das kann man halt dann immer, also kann man auch halt in Jahren noch lesen. Also ja. Ich glaube, vor 3 Jahren darüber geschrieben, dass es eben Positionen im Basketball eigentlich nicht mehr geben sollte, sondern man sollte nach Aufgaben gucken und sowas. Das der Artikel ist, glaube ich, mit den LeBron Heat aufgemacht, aber der funktioniert halt auch heute noch. Das ist eigentlich so auch der Anspruch. Super spannend, ja. Aber wir wären natürlich nicht der schnelllebigste, kurzweiligste und unregelmäßigste Podcast in Deutschland, wenn wir nicht über die aktuellen Sachen sprechen würden. Insofern, da ist einiges passiert in der letzten Woche und da wollen wir drei heute so ein bisschen drüber diskutieren und drüber quatschen. Und Phil, ich würde da das Wort mal direkt an dich weitergeben, inwiefern denn die großen Verletzungen, die wir in der letzten Zeit lesen mussten, jetzt Auswirkungen haben und ob uns das an der einen oder anderen Stelle Sorgen machen sollte. Ja, Heile Witzka, ich bin jetzt super rasch wieder nüchtern geworden nach dem teuren Bier, wenn ich den Preis gesehen habe. Aber es gibt natürlich im Prinzip 3 Spiele, über die wir sprechen werden. Und 2 davon sind so ein bisschen in derselben Nische, wo man das sicherlich verbinden kann. Passt auch, weil Ost und West jeweils, Kyle Lowry musste sich einer OP unterziehen am Handgelenk. Wenn er Glück hat, kommt er nochmal dann zurück. Er fällt auf jeden Fall die gesamte restliche Saison aus, zumindest was die Regular Season betrifft natürlich. Und Kevin Durant, das habt ihr ja auch mitbekommen. Und inwieweit das vielleicht ein Vakuum in den jeweiligen Conferences dann kreiert, inwieweit es anderen Teams ermöglicht, näher ranzukommen, entweder an den Conference Primus wie Golden State Warriors oder eben an Toronto, die ja durchaus aufgestockt haben zur Trade Deadline. Ich glaube, das ist super spannend, sich die beiden Verletzungen mal anzuschauen und zu gucken, inwieweit das kompensiert werden kann von dem Team. Und dann müssen wir ja tatsächlich dann doch noch über den potenziellen Rookie of the Year sprechen. Ob das dann der Fall wird, das ist sicherlich auch noch eine weitere Frage. Aber eben Joel Embiid, The Process, der mit Meniskus ausfällt. Und da hatten wir auch schon ein bisschen geungt in dem letzten Podcast, Marius, inwieweit das vielleicht, ich will den Namen ja eigentlich fast gar nicht erwähnen, aber es gab da nochmal so einen anderen Spieler, der von Portland gedraftet worden ist, inwieweit das ein Vergleich sein kann, den man nicht. Sag es nicht. Ja, fangen wir doch damit vielleicht mal an. Also bevor wir zu dem Ost-West und dem Vakuum kommen, Dennis, direkt die Frage weitergeleitet an dich, Joel Embiid. Heißt das, wir müssen uns darauf einstellen, dass das vielleicht öfter passiert und somit der Prozess der 76ers in Gefahr ist? Oder sagst du, die 31 Spiele, die wir von Joel Embiid in dieser Saison gesehen haben, reichen A, um optimistisch in die Zukunft zu gucken und auch B, um den Rookie of the Year zu rechtfertigen? Fangen wir vielleicht mal einfach an. Rookie of the Year. Haben bisher Spieler nur gewonnen, die mindestens 50 Spiele gemacht haben in einer Saison? Und die weit mehr Minuten als Embiid gespielt haben. Es wäre für mich trotzdem keine große Überraschung, wenn das irgendwie gewinnen würde, einfach weil die Rookie-Class in diesem Jahr so unglaublich schwach ist. Ja. Also wir haben niemanden, der heraussticht. Malcolm Brogdon wird wahrscheinlich noch so gehandelt, Dario Saric aus dem eigenen Team, der halt einen sehr guten Februar spielt. Das sind die anderen Kandidaten, aber das sind eigentlich halt auch nicht die Kandidaten, die wir vor der Saison erwartet hätten. Also Brandon Ingram spielt zwar auch einen guten Februar, aber da fehlt mir einfach noch so viel. Also ich glaube, Embiid als Rookie halte ich für unwahrscheinlich, aufgrund eben ja der historischen Bewandtnis, dass bisher noch keiner mit so wenig Spielen und so wenig Spielzeit gewonnen hat. Ja, aber wenn in einem Jahr, dann jetzt. Ja, und aufgrund der Konkurrenz halt könnte es dennoch sein. Phil, was meinst du? Übrigens, du hast Willy Hernan Gomez vergessen. Als Knicks-Fan bin ich natürlich schwer angeschlagen und ist für mich trotzdem ein Kandidat für die Liste. Er hat den zweithöchstens PR. Ist okay. Ja. Ist drin. Ich habe tatsächlich was getweetet. Ich bei all dem ganzen Tohuwabohu hier, weiß ich gar nicht, ob es heute oder gestern war, aber ich habe einen Link getweetet von Basketball Reference. In Bezug auf eben besagtes Rookie of the Year Race, und da habe ich eben gesagt, ja, Basketball Reference hat zusammengestellt nach PER, nach Points, so ein paar klassische Statistiken aufbereitet. Ich glaube, es wäre ein Präzedenzfall, du hast es richtig gesagt, Dennis, aber in dem Fall muss man fast ja schon sagen, da machst du es einfach. Die 31 Spiele sind eine unheimlich kleine Sample Size, aber die Performance Gap, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen Denglisch hier reinwerfen kann, das seid ihr gewohnt von mir, ist doch meiner Ansicht nach ein bisschen groß. Insofern, das, was er in der limitierten Spielzeit und auch in der limitierten Anzahl von Spielen geleistet hat, ist doch so viel besser als das, was der Zweitplatzierte dann bringen könnte. Reden wir über eben Malcolm Brogdon, der in der zweiten Runde gedraftet worden ist, oder dann eben Prospects, die beileibe nicht als Franchise-Spieler oder potenzielle All-Stars vielleicht sogar ins Auge fallen. Insofern kann ich mir das schon vorstellen. Ich würde mich auch daran nicht so sehr aufhalten. Interessanter ist für mich eher zu urteilen, dass eben eine große Anzahl an Prospects gezogen worden, recht früh, die wirklich noch enorm roh sind. Also gerade Brandon Ingram, Thon Maker, das sind Jungs, wo man eben weiß, dass die mindestens 3 bis 4 Jahre brauchen, bis sie eben an ihrem Potenzial ein bisschen kratzen. Und das drückt sich ganz, ganz klar in der Rookie-Class dann aus. Ja, gut, ich meine, du hast natürlich recht, oder ihr beide habt recht, Joel Embiid ist mit Sicherheit der schlüsselfertigste Spieler, der auch, das haben wir ja gesehen, in seinen 31 Spielen, wenn auch in limitierten Minuten, da schon einen großen Impact haben konnte. Ich würde persönlich auch sagen, aus Mangel an Konkurrenz wird es wahrscheinlich so sein, und auch aus dem Hype, der entstanden ist. Wenn wir mal ein paar Wochen zurückblicken, war das schon in den amerikanischen Medien immer mal wieder zu lesen, ob Embiid nicht sogar fürs All-Star-Game nominiert werden sollte, was ja nochmal, sage ich mal, irgendwie eine höhere Auszeichnung ist, vielleicht an der einen oder anderen Stelle als der Rookie of the Year. Also ich glaube auch so, durch die Media-Narrative in den letzten Wochen ist das wirklich nicht unwahrscheinlich, auch wenn 31 Spiele natürlich beileibe nicht irgendwie das normalerweise rechtfertigen. Aber vielleicht zu der zweiten Frage, was meint ihr denn beide, Phil, fangen wir vielleicht mit dir an kurz, was die Zukunft der 76ers angeht. Also muss man sich auf den, ist das nicht bei Harry Potter so, den Namen, den man nicht sagt oder so? Ich glaube, das ist aus Harry Potter. Ich sage trotzdem, muss man die Schatten von Greg Oden am Horizont sehen, oder ist es dafür noch ein bisschen früh? Also witzig, den Ball hätte ich jetzt aufgenommen, weil er gesagt, den Namen, den man jetzt nicht sagt, ist eher Nerdens Noel momentan. Ach so. in Philly, weil das natürlich eine ganz besondere Bewandtnis hat, jetzt nachdem man Noel abgegeben hat und Okafor behielt, verletzt sich Embiid und Okafor hat einige der schlechtesten defensiv Minuten oder Sekunden gehabt, die so auf Kamera festgehalten worden sind in jüngerer NBA-Geschichte. Das ist natürlich nochmal eine sehr interessante Wendung, aber zurück zu deiner Frage. Greg Oden ist natürlich irgendwo am Himmel. Es war nochmal was anderes, weil Greg Oden eben nicht unbedingt so nah, glaube ich, an einer Vertragsverlängerung war, wie in dem Fall von Embiid. Er ist jetzt in seinem dritten Jahr schon vertraglich, aber in seiner spielerischen Rookie-Saison. Das heißt, man muss eigentlich schon darüber nachdenken, über welche Summen man mit ihm verhandelt, wenn man eine vorzeitige Vertragsverlängerung ins Auge fassen möchte. Und das ist wiederum eine Sache, die sehr risky ist. Man hat das mit einigen anderen Spielern gesehen, die durchaus mal früher schon über die Ladentheke gegangen sind, einfach weil man gesagt hat, man möchte keinen dreistelligen Betrag ihnen zahlen. DeMarcus Cousins, hust, hust. Insofern wäre es sehr interessant, jetzt den Ball nochmal weiterrollen zu lassen zu Dennis, inwieweit du jetzt sagen würdest, hey, No-Brainer muss man auf jeden Fall machen, oder ein bisschen vorsichtig. Das sind im Prinzip jetzt was, über 150 Spiele, die er schon easy verpasst hat. Wahrscheinlich eher so an die 200 Grenzen. Ja, wenn man Greg Oden sich anguckt, hat er in seinen ersten 3 Saisons 82 Spiele gemacht. und hat danach halt dann nie wieder gespielt, bis er die eine Saison bei Miami gespielt hat, hat also 3 Jahre Pause gemacht. Ich würde es halt auch nicht unterschätzen. Die Verletzungshistorie macht jetzt so langsam schon Sorgen, dass er jetzt gar nicht mehr in der Saison zurückkommt und die 76ers ihn halt dann jetzt rausnehmen für die letzten paar Wochen, finde ich okay, um ihn zu schonen, aber gerade für den ganzen Prozess, der da abläuft, ist das halt schon ein herber Rückschlag. Ich meine, Simmons hat das ganze Jahr jetzt auch nicht gespielt. Auch das müssen wir beachten. Stimmt. Also es ist Tanken wieder angesagt. Dafür ist Okafor doch der beste Mann. Das finde ich doch eigentlich noch eine clevere Entscheidung des Front Offices. Nein, natürlich nicht. Aber ich finde es schon bedrohlich für den ganzen Prozess. Also ich fand auch, dass es am Anfang des Jahres oder beziehungsweise so bis Januar, dass sich das ganze Bild von Philly extrem geändert hat. Es wurde total positiv wahrgenommen. Ja. Auf einmal war man so eine Art Winning-Franchise, weil man halt auch mal 8 von 10 Spielen gewonnen hat. Und das ist jetzt alles wieder in Gefahr. Also, und ich würde es auch nicht unterschätzen. Man muss gucken, ob Embiid nochmal so zurückkommen kann. Das sah verheißungsvoll aus. Gerade halt als Rookie, der 2 Jahre nicht gespielt hat. Aber ich würde das jetzt, ja, das Greg Oden-Wort ist böse, aber ich würde es auf jeden Fall auch zumindest im Hinterkopf behalten. Ja. Ja, also es ist schon angebracht. Den Namen man nicht sagt. Du hast natürlich völlig recht. Das ist natürlich nicht der einzige Rookie, in Anführungsstrichen, der gerade sitzen muss, denn Ben Simmons hat auch die ganze Saison verpasst. Und auf der einen Seite natürlich, ich würde als Front Office jetzt wahrscheinlich auch sagen, gut, was bringen mir jetzt die 25 Spiele, dann schone ich ihn lieber fürs nächste Jahr. Auf der anderen Seite wollte man ja gerade aus diesem Trott raus, dass man sagt, man gewöhnt auch die ganzen Spieler ans Verlieren. Da hat man diesen kleinen Run, über den du eben gesprochen hast, gehabt und muss jetzt wieder irgendwie 2 Schritte zurück machen. Bei Joel Embiid, ich hatte das schon mal gesagt in irgendeiner Podcast-Folge, glaube ich, nicht Ben, sondern Bill Simmons, der alte Grantland-Chef und jetzt Chef von The Ringer von dem Podcast, der redet immer über den Eye-Test. Wenn er große Jungs anguckt, redet er immer darüber, dass er vor allem guckt, wie die laufen und wie die rennen. Und ich finde, Phil, ich meine, das hätte ich schon mal erwähnt, dass gerade Joel Embiid wirklich schon teilweise wie ein alter Mann übers Spielfeld trottet und da hilft so eine nächste Verletzung am Knie, am Fuß, am Bein, wie auch immer, natürlich nicht, um ihn in seinen jungen Jahren irgendwie agil zu halten. Das mag jetzt vielleicht etwas platt sein, aber der Eye-Test ist im Prinzip in dem Fall gleichbedeutend mit dem MRI-Test. Hoho. der dann eben besagt, dass in den Knien von Joel Embiid leider gar nicht mehr so viel los ist. Und ich muss sagen, für mich sind das ganz viele rote Flaggen. Man hat auch gesehen, dass er nicht unbedingt der beste Rehab-Spieler ist, der rehabilitiert, wenn er verletzt ist. Da gab es einige böse Bilder, die ihn als recht dick bezeichnet haben und jemand, der nicht wirklich, weiß ich nicht, schwimmt und ähnliche Rehab-Sachen macht. Insofern ist das für mich wirklich eine Sache, die absolut schwierig ist. Und man hat ja gesehen, dass Teams durchaus wegen weniger roten Flaggen irgendwie aktiv werden. Dennoch, Philly hat jetzt eigentlich keine Wahl. Das ist halt das Vermächtnis von Sam Hinkie, dass man im Prinzip jetzt an der Wand hat. Man hat ja teilweise sogar schon die Vergleiche, dass da eben Colangelo sehr unter Druck steht, weil es bislang doch jetzt die Früchte von Hinkie immer mehr deutlich werden. Und dann muss man es eben auch weiterführen und die Leute, die man hat, dann eben auch entwickeln. Inwieweit das mit dem Trade von Noel zum Beispiel auch schon ein bisschen hintergangen worden ist, das ist vielleicht eine Frage, die wir uns nochmal aufheben. Wir wollen vielleicht jetzt das nicht im Philly-Podcast werden lassen. Aber ich für meinen Teil denke, dass man auf Teufel komm raus im Prinzip jetzt auf die Karte Embiid setzen wird. Und ob das gut oder schlecht ist, steht erstmal im MRI von den Ärzten. Ja. MRI, überragende Überleitung jetzt von meiner Seite. MIA heißt Missing in Action. Das meistbeachtete MRI in dieser Woche war aber nicht das von Joel Embiid, sondern das von Kevin Durant, über den wir dringend sprechen müssen. Denn ich bin ehrlich gesagt, ihr werdet alle, die jetzt gerade zuhören, ihr werdet alle die Berichte gelesen haben. Nach 4 Wochen wird nochmal geguckt, wie fit er denn wirklich ist und ob man ihn schon wieder bringen kann, vielleicht noch ein Spiel in der Regular Season zu machen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, ob die Golden State Warriors da wirklich die Wahrheit sagen. Denn dieser Matt Barnes Trade, den sie, oder Signing, was sie unmittelbar danach hinterhergeschoben haben, ohne 10-Day-Contract, ohne alles direkt bis zum Ende der Saison, heißt für mich, die Panikglocken sind auf jeden Fall in der Bay Area angegangen und auch vielleicht mit der Perspektive, naja, wenn er denn wiederkommt, wie kommt er denn wieder zurück? Und auch bei Kevin Durant ist es eigentlich so, dass wir mal darüber reden müssen, das ist jetzt auch für einen Seven-Footer nicht die erste Verletzung, die er hatte, beziehungsweise auch da nach so einer schweren Verletzung oder der zweiten schon in Folge, kommst du vielleicht nicht mehr zurück wie am Anfang der Saison. Also da auch mal eure Meinung oder die Frage direkt in den Raum. A, bleiben die Warriors auch ohne Durant oben an der Spitze im Westen? Vielleicht dazu die Clippers, glaube ich, 4 Spiele zurück und San Antonio 6, 7, 8, ich habe keine Ahnung, irgendwie so. Und das Zweite, was würdet ihr denn sagen, wie kommt Kevin Durant denn zurück? Ist das für ihn überhaupt kein Problem, nach 4 Wochen zu sagen, hey, ich nehme den Ball wieder auf und nichts hat sich geändert? Oder wird das so eine Nummer, dass man die erste, zweite Playoff-Woche nutzen muss, um sich wieder aneinander zu gewöhnen? Dennis, vielleicht mal am Anfang von dir. Ja, also erstmal ja, zu A, das war die Frage, ob sie weiterhin im Westen vorne bleiben. Ich glaube das schon, weil ich weiß nicht, ob es ein Hot Take ist, aber ich würde halt sagen, Kevin Durant ist nicht der wichtigste Spieler dieses Teams, weil die Warriors vor allen Dingen eins brauchen, das ist Ballhandling und das macht normalerweise Steph Curry. Ich glaube, eine Curry-Verletzung hätte im Kader weniger aufgefangen werden können. Dann eben ein Einwurf zu Matt Barnes. Ich glaube, dass das nur gutes Management ist. Okay. Einfach, um sich hier den Ersatz zu holen, ohne Risiko. Jemanden, der sogar die Franchise schon kennt. Das sollte nicht das Problem sein. Der kennt jede Franchise in der gesamten Liga, Dennis. Ja, aber nur die West-Teams oder die California-Teams zweimal. ich glaube, bis auf Lakers hat er sonst alle durch. Ja. Also zweimal durch. Von daher glaube ich schon, dass er auch einfach helfen kann im begrenzten Umfang. Also wie gesagt, der Move lässt für mich jetzt nicht darauf schließen, dass Durant ausfällt für die gesamte Saison. Ja. Es kann natürlich sein, aber auch so ist der Move richtig. Ja, wie sich das Ganze entwickelt in der Liga. Ich weiß nicht. Ich finde, Durant hat eine überragend effiziente Saison bisher gespielt, was aber einfach daran liegt, dass er die Würfe nimmt, die er bekommt. Er spielt ganz anders als in Oklahoma. Er geht kaum in die Isolation und nutzt am allermeisten die Transition. Ja, das zeigt halt schon an, dass er jetzt nicht zwingend der wichtigste Spieler dieses Teams sein kann. Einfach weil er ihn selbst nicht kreiert und einfach nur tödlich ist, wenn er den Ball bekommt, wenn er Offball spielt. Von daher finde ich, dass Matt Barnes natürlich das Scoring und alles nicht ersetzen kann, aber man muss das auf mehrere Schulter verteilen und eine davon ist Matt Barnes, der eben halt auch zumindest den offenen Dreier werfen kann und der wird halt ganz viele offene Dreier bekommen. Ja. Also würdest du auch sagen, wenn du sagst, Kevin Durant ist nicht unbedingt zwingend der wichtigste Spieler im Team, nehmen wir mal an, er kommt mit 70% Kampfkraft wieder zurück aus der Verletzung. Wäre das für die ersten Playoff-Runden auch kein Grund, an den Golden State Warriors zu zweifeln oder sogar bis ins Western Conference-Finale, weil du sagst, hey, einen offenen Wurf mit 70%, dafür ist er immer noch tödlich genug, wie du gerade gesagt hast, und die Last quasi des Spielaufbaus liegt ohnehin bei Steph Curry, das würde viel härter eingreifen, wenn er sich verletzen würde. Die erste Runde gewinnen sie auch ohne Durant. Ja, ich glaube, die erste Runde gewinnen sie auch ohne Durant und Steph Curry. Ja. Aber so, ab der zweiten Runde wird es dann aber wirklich knifflig und da brauchen sie Durant auch. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel 70% Durant sind, denn die Frage ist ja auch, wie sehr kann man sich dann halt auf ihn verlassen? Wir haben es bei Steph Curry im letzten Jahr gesehen. Der war vielleicht, weiß ich nicht, war der bei 70%? Was waren es so 50? Auf jeden Fall nicht topfit, ja. Ja, genau. Und das reicht dann halt eben auf der höchsten Ebene nicht. Mhm. Auch in der zweiten Runde schon, momentan wären das entweder die Jazz oder die Clippers. Das finde ich schon schwierig zu lösen. Und vielleicht behindert ein 70% Durant auch das Team mehr als jetzt jemand wie Matt Barnes, der 100% fit. Das müsste man halt gucken. Ja. Ansonsten finde ich. Sorry. Ansonsten finde ich es halt defensiv eigentlich am wichtigsten, weil Durant so flexibel defensiv ist. Aha, und das wird jetzt auf einmal erwähnt. Wir reden die ganze Zeit über Durant und wie groß er auf einmal ist, defensiv, dass alles geswitcht wird und das neue Deadline-Up. Aber ich wollte dir jetzt im Prinzip nur deshalb ins Wort springen, denn es tut mir leid. Ja, ist okay. Aber das ist ja genau die Krux an der Sache. Ist es wirklich jetzt dieselbe defensive Variabilität? Ich glaube, man kann offensiv auch mit Ian Clark und Patrick McCaw spielen. Also das geht in Ordnung, dass dann eben Thompson auf die 3 geht und man irgendwie ein bisschen Variabilität macht. Dann spielt halt im Prinzip Iggy mehr auf der 4 und Draymond sowieso. Und man schaut dann eben, inwieweit man Teile ein bisschen groß spielen kann. Ich glaube, offensiv ist das alles okay, aber defensiv ist das schon der Knackpunkt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt in den Playoffs, wenn es eben darum geht, dann variabel zu sein, viel zu switchen. Und man darf da vielleicht auch nochmal erwähnen, dass mit Barnes nirgendwo der Spieler defensiv ist, der er mal war. Er ist jetzt unter den Top 5 ältesten Spielern, glaube ich, in der gesamten Liga. Müsste jetzt so 38, 39 sein, glaube ich. Und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Paradesigning, was manche jetzt irgendwie meinen. Also es ist im Prinzip nur Feuerwehr, die man spielt, bis man weiß, was wirklich mit Kevin Durant weiterhin passiert. Insofern auch interessant, dass man gar nicht Andrew Bogut sich angeschaut hat wahrscheinlich. Mhm. Ja, von mir vielleicht zwei Punkte. Einmal, ich glaube, Matt Barnes, das ist natürlich Quatsch, aber ich sage, Matt Barnes wurde deswegen geholt, um die Schiris von Draymond Green abzulenken. er wird ab jetzt anfangen, auf die Schiris zu schimpfen und so den Hothead im Team geben, so dass die Schiris nicht mehr bei jedem Mal, wenn hinten einer schreit, sich zu Draymond Green umdrehen. Aber Quatsch. Ich glaube, natürlich ist er irgendwie eine Versicherung dafür, dass die Golden State Warriors einfach ein bisschen was in der Tiefe verloren haben auch. Und gerade wenn Durant, für den man ja diese Tiefe aus den letzten Jahren geopfert hat, wenn er jetzt erstmal ausfällt, braucht man auf der Position einfach jemanden, der wenigstens weiß, Dennis, du hast gerade gesagt, wie man den offenen Dreier trifft und vielleicht an einem guten Tag seine eigene Position auch zumindest durchschnittlich verteidigen kann. Ja. Was ich dann vielleicht in dem Zuge schon mal, wenn wir jetzt über ein Machtvakuum reden und mal im Westen bleiben, bevor wir gleich mit der anderen Verletzung im Osten dann da weitermachen, was ich vielleicht nochmal in die Runde geben möchte ist, jetzt haben wir die Trade-Deadline gerade hinter uns und viele Teams, gerade die jetzt so hinter den Golden State Warriors stehen, haben im Grunde nichts gemacht. Die San Antonio Spurs haben nichts gemacht, die LA Clippers hätten vielleicht die Chance gehabt, Carmelo ins Team zu holen, haben sie dann aber irgendwie auch nicht über die Bühne gebracht oder waren da vielleicht nicht so hart hinterher. Meint ihr, Phil, vielleicht die Frage an dich, dass die Teams jetzt so ein bisschen wehmütig zurückblicken und denken, weißt du, eine Verletzung von Kevin Durant und schon hätten wir die Chance da anzugreifen und die Chance haben wir nicht genutzt. Also ich nenne dir einen Namen, der in der Liga im Prinzip permanent 82 Spiele lang wehmütig zurückblickt und das ist Doc Rivers, der im Prinzip jedes Jahr weiter erfolgreich daran arbeitet, seine alten Boston-Teams zusammen zu klabaustern. Jeff Green winkt vom Flughafen, das ist jetzt so ein kleiner Insider aus dem letzten Podcast. Insofern... ja klar, die Clippers gucken immer wehmütig rum und machen dann im Prinzip nur Stuss. Aber ich glaube, bei Utah ist es ein Übergangsjahr. Da braucht man gar nicht rein. Die wollen ja sowieso erstmal vor der Haustüre kehren mit Gordon Hayward. Und auch mit über Favors müssen sie sich sicherlich entscheiden. San Antonio wäre vielleicht so ein Team gewesen, wo man, weiß ich nicht, ein bestimmtes Signing hätte sehen können, vielleicht ein Derek Williams, jemand nochmal eine zweite Chance zu geben, so wie es die Cavs jetzt gemacht haben. Da hat man aber eben Jonathan Simmons, der vielleicht so ein bisschen diese X-Faktor für ein Spielrolle übernehmen könnte in den Playoffs. Mhm. Wenn ich das nochmal slightly umdrehen könnte, bevor es dann zu Dennis geht, ist es vielleicht auch eine Frage des Seedings? So, spielt das wirklich eine Rolle, ob jetzt vielleicht die 3,5 Spiele noch gut gemacht werden können von San Antonio oder ist das im Prinzip wirklich nur sehr performanceabhängig und das macht im Prinzip nichts aus, wo Golden State 3er Regen ist? Also ich glaube, dass San Antonio nichts gemacht hat, weil man sich ausrechnet, dass man Chancen hat. Und ich weiß, es ist unhöflich, aber mal so eine Gegenfrage, wann war denn das letzte Trade-Deadline-Signing, das wirklich Einfluss genommen hat auf den Ausgang einer Playoff-Serie oder halt um die Meisterschaft. Kann ich dir sagen, das war Carmelo, denn seitdem sind die Knicks nicht mehr in den Playoffs fast. ja, denn ansonsten glaube ich, dass oder ein Signing, das relativ spät war und das wirklich geholfen hat, waren, glaube ich, die Pistons 2004 mit Rasheed Wallace. Und das ist ein paar Minuten her. Ja. Und wir reden ja jetzt auch nicht wirklich über Impact-Spieler, die über die Bühne gehen, sondern normalerweise ist es ja halt eher so der Andrew Bogut-Typ. Ja, und ich glaube, dass es da Eingespieltheit und Automatismen wichtiger sind, als ja jetzt irgendwie noch einen Namen adden, nur um sich auszurechnen, dass man Chancen hat. Ich denke, San Antonio erhofft sich auch so die Chancen. Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt wichtig ist, wer hier Heimvorteil hat. Also ich meine, es wären ja eh schon dann die Conference Finals, wenn man aufeinandertreffen würde. Und dann hängt es, glaube ich, eh davon ab, ob Durant fit ist oder nicht. Und es macht jetzt, glaube ich, keinen Unterschied, ob man, weiß ich nicht, jemanden wie Derek Williams, der halt weiß ich nicht, gerade so am NBA-Rand kratzt. Oder nicht. Ja, ich glaube, San Antonio ist sowas wie Homecourt Advantage wahrscheinlich eh seit Jahren egal. Also das ist sowieso ein Team, die sagen, mein Gott, wir nehmen es so, wie es kommt und sind uns unserer eigenen Stärke bewusst. Also ja, zusammenfassend, ganz spannend, glaube ich. Du hast gesagt, Kevin Durant vielleicht gar nicht so unmittelbar der wichtigste Spieler im Team. Ich meine, im Grunde können wir eh alle nur rumrätseln, weil wir wissen nicht, wie er zurückkommt und wenn er jetzt nur halbfit wieder da ist, hast du richtig angemerkt, dass Steph Curry im letzten Jahr oder die Person Steph Curry im letzten Jahr gezeigt hat, so auf der ganz großen Bühne musste halt topfit sein, sonst reicht's nicht. Und ich glaube, der Take von dir, Phil, war auch nochmal ganz wichtig, dass vor allem vielleicht gar nicht so sehr die Offensive, sondern die Defense darunter leiden wird. Springen wir vielleicht in den Osten und springen wir zu den Toronto Raptors und Kyle Lowry, der sich, Phil, du hast es in unserem kurzen Vorgespräch direkt erwähnt, was war es denn genau, die Hand gebrochen hat oder was war es? Handgelenk, genau. Und da eigentlich ähnlicher Timetable, wenn er zurückkommt, dann in den Playoffs wahrscheinlich. Ja, also Watch hat es gesagt, es besteht noch eine Möglichkeit, glaube ich, das war das Letzte, was ich gehört habe, dass es vielleicht noch in der regulären Saison passiert. Ja. Aber letztlich ist das ja irrelevant. Es ist ja jetzt nicht unbedingt das Wann, sondern eher das Wie, das da entscheidend ist. Und Handgelenksverletzungen sind jetzt beileibe nicht unbedingt eine Sache, die leicht gemeistert und geschultert werden können. Bevor ich allerdings jetzt über Toronto rede, Dennis, du musst jetzt das über dich ergehen lassen, weil wir sind natürlich ein bisschen subjektiv. Und ich möchte kurz, ich bin hier in einem Office übrigens noch und es ist ziemlich leer, aber ich schreie einfach mal, John Wall! John Wall, okay. Also, Washington hat es geschafft. Washington ist jetzt offiziell über dem meist von mir gehassten Team, den Toronto Raptors. Auch wenn Terrence Ross nicht mehr bei ihnen spielt, ist ihnen der Titel doch recht sicher. Insofern freue ich mich natürlich absolut beast, dass John Wall im Prinzip die Liga komplett pulverisiert und 19 Assists auflegt in einem Spiel, wo Kevin Durant sich verletzt. Ja, genug der Häme. Ich weiß, dir platzt fast ein Knopf in der Hose, aber wir wollten doch bei Kyle Lowry und den Toronto Raptors und die Auswirkungen auf den Osten bleiben, Phil. Ich weiß. Also wir haben jetzt sowieso, glaube ich, alle ein paar Punkte hier, die wir uns notiert haben. Und ich glaube, alle sprechen eine ziemlich deutliche Sprache, dass Kyle Lowry offensiv mit Abstand der wichtigste Spieler der Raptors ist. Entgegen den ganzen Scoring-Orgien und ein Poor Man's Kobe, was da so DeMar DeRozan aufs Parkett geliefert hat, ist es doch recht klar, dass Lowry im Prinzip das Orchester der Toronto Raptors eben anführt und ihn verletzungsbedingt eben auf ihn zu verzichten, ist wirklich ein riesiges Ding für die Toronto Raptors. Ich habe jetzt hier ein paar Zahlen, wenn man sich das Offensivrating anschaut, dann sind das fast 10 Punkte, die das Offensivrating slippt von 116 auf 106.9. On and off plus minus sind im Prinzip sprechen da eine ziemlich deutliche Sprache und ich glaube ehrlich gesagt, dass das sehr, sehr schwierig wird. Dennis, ich weiß, so wie ich dich einschätze, hast du drei Regressionsanalysen vor dir. Das ist richtig. Wahrscheinlich sind also die Stats. Ich könnte anfangen mit Pick-and-Roll-Ballhändler und Kyle Lowry ist einer der besten Pick-and-Roll-Ballhändler in dieser Saison, wenn er nach einem Pick and Roll abschließt. Und dazu ein richtig guter Isolation-Spieler in dieser Saison. Und das sind einfach Stärken, wenn man die bündeln kann, das heißt das, dass jemand sehr gut mit dem Ball umgehen kann und ihn nicht nur verteilen kann, sondern gerade auch für sich selbst kreieren kann. Das ist eigentlich was Außergewöhnliches. Deswegen die Diskussion, dass ob er ins All-Star, in die Starting Five gehört oder nicht, halte ich für absolut sinnfrei. Und DeRozan gehört da eigentlich auch nicht hin. Und Laurie, das war Lauries Startingplatz. Ja, also von daher ist es schon fatal. Fatal eben auch auf mehreren Ebenen, weil die Raptors jetzt ja All-In vielleicht nicht gegangen sind, aber eben mit den Moves für Ibaka und Tucker schon ja mehr sich erhofft haben als dieser Platz 4, den sie jetzt momentan innehaben. Und das ist, glaube ich, hier auch recht wichtig. Hier ist das Seeding mal sehr wichtig, weil wenn die Raptors es nicht schaffen, sich auf 2 oder 3 zu platzieren, dann spielen sie eben halt schon, wenn sie halt überhaupt die Hawks schlagen. Ich meine, wir kennen alle die Playoff-Raptors, ne? Das ist ja eh schon so ein Problem. Wenn sie diese erste Runde überstehen wollen oder würden, dann trifft man halt in der zweiten Runde schon auf Cleveland. Und so würde man halt sich noch Zeit erkaufen und da ist halt wieder jeder Tag und jede Minute wichtig, in der Larry sich erholen kann und mehr Synergien findet mit Ibaka und Tucker, beziehungsweise halt mit den sich etwas ändernden Rollen. Also das ist ja schon ziemlich fatal, was eben passiert ist. Ja, und der Osten ist relativ eng hinter Cleveland, finde ich. Und wenn du dann halt nur Vierter wirst, hast du, oder vielleicht auch Fünfter, je nachdem wie Atlanta jetzt performt, dann hast du wirklich ja die Trade-Deadline zwar gut genutzt und bist einer der Gewinner der Trade-Deadlines, aber hast eigentlich ein großes Problem vor dir. Einfach ja, vor allem, du hast es erwähnt, Pick-and-Roll-Ball-Handling ist ja unangefochten sowieso im Prinzip der wichtigste Eingangsspielzug im Prinzip, der gespielt wird. Wer soll das denn dann übernehmen? DeMar DeRozan wartet im Prinzip nur, bis der Pick-up sinkt, um dann eben noch ein paar Dribblings zu nehmen und einen Pull-up zu nehmen. Und Corey Joseph, so sehr ich ihn tatsächlich auch mag als Backup, ist halt dann doch offensiv einfach nicht die Force in die Zone zu ziehen und die Defensive dazu zu zwingen, ihn aktiv zu verteidigen. Ich glaube, da wird einfach sehr viel abgewartet, wird recht abgesunken teilweise. Und die Neuakquisitionen in Tucker und Ibaka sind jetzt dafür nicht unbedingt bekannt, gute Ballhändler zu sein, eigentlich im Gegenteil. Insofern ist das natürlich, du hast es eben erwähnt, mit den Stats, die du gebracht hast von Synergy, im Prinzip genau der Punkt, wo sie niemanden anders haben als Lowry damals. Ja, wenn ich eben noch kurz einhaken darf. Ja, logisch. DeRozan nutzt mehr oder öfter das Pick and Roll als Ballhändler zum Abschluss als Lowry. Das ist halt schon, muss man drauf achten. Problematisch ist natürlich das Passing aus dem Pick and Roll heraus, aber wenn er das wirklich läuft und auch abschließen darf, das heißt, wenn Valanciunas beispielsweise einen guten Screen stellt, dann ist er schon sehr effizient damit und das müssen die Raptors hier auch versuchen. Klar, man wird Corey Joseph das Ballhandling übernehmen oder halt das Ballschleppen über die Mittellinie. Aber DeRozan ist halt auch hier schon klar vor Lowry und hat auch sehr viel mehr dieser Actions gespielt. Auch wenn man das vielleicht nicht so sieht. Einfach weil Lowry eben das Pick and Roll initiiert, rauspasst. Aber wenn DeRozan halt dann nochmal in ein zweites Pick and Roll geht, dann schließt er auch gut auf. Alles andere kann man nicht nutzen. Der Rest der Raptors spielt im Prinzip das Pick and Roll als Ballhändler nicht. Ja, also. Aber Fakt ist ja im Prinzip, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass die Zahlen und vor allem die Statistiken halt dann doch auch sinken werden eben einem Lowry, der einen Karrierewert von Downtown wirft. Genau. Verletzungsbedingt auf der Bank. Das heißt, wenn man sich jetzt ein Offensivrating zum Beispiel anschaut, sowohl aus dem Pick and Roll raus als auch generell, wird das nicht unbedingt besser werden, wenn man dann auf einmal einen All-Star und eben einen guten Off-Ball-Spieler eben nicht mehr in seinem Team weiß. Dass er abschließen kann, glaube ich, hat er ganz gut bewiesen. Wenn aber seine Usage Rate schon bei 34,5% liegt, mit Kyle Lowry jedenfalls größtenteils die Saison mit ihm im Team, dann gehe ich davon aus, dass gerade die Effizienzraten absolut absinken werden, jetzt ohne Lowry als zweite Option und als Aufbauoption. Ja, klar, er ist halt kein Creator, sondern er versucht halt abzuschließen. Und darauf müssen sich die Raptors jetzt halt hier einfach verlassen, weil es sonst keine anderen Optionen gibt. Es wird halt noch mehr DeRozan-Show werden. Ihr beiden Statistikfüchse. Wahnsinn, schönes Statistikfeuerwerk, was ihr euch dazu geworfen habt. Ich würde, gut vorbereitet wie ich bin, vor mir liegt eine Schachtel Zigaretten und mein Handy und das war's im Moment leider. Gut vorbereitet wie ich bin, würde ich vielleicht noch einen anderen Punkt machen und zwar, also das eine habt ihr ja schon mal erwähnt, dass dann jetzt die Usage von DeRozan hochgeht und dann leidet vielleicht auch seine viel gepriesene Two-Point-Percentage, wo er dann den Midranger relativ zuverlässig trifft. Die andere Sache ist aber, wenn wir jetzt über die anderen Teams sprechen, zum Beispiel über Boston oder über Cleveland oder Washington, dann heißt das, wenn Lowry, und das wollen wir alle nicht hoffen, aber auch in den Playoffs fehlt, dass sich dann die Personen Kyrie Irving, Isaiah Thomas und John Wall in der Defense fast ausruhen können, weil die beiden dann gegen Corey Joseph wahrscheinlich verteidigen werden, beziehungsweise es macht es der Defense des Gegners dann einfach, wenn der Star Point Guard eben des gegnerischen Teams nicht dabei ist und die Jungs dann offensiv ihre ganze Firepower nutzen können und eben nicht in der Defense aufpassen müssen, dass Lowry denen kein 35-Punkte-Spiel hinlegt. Das zweite Ding würde ich vielleicht nochmal Bezug nehmen auf das, was wir gerade im Westen diskutiert haben, denn bei den Toronto oder bei den Golden State Warriors vielmehr haben wir gesagt, okay, Matt Barnes zum Beispiel, das ist jetzt kein Piece, was man groß integrieren muss. Da muss man sich nicht aneinander gewöhnen. Der steht halt entweder in der Ecke frei und wirft den Dreier oder eben nicht. Bei den Toronto Raptors sieht's ja mit Serge Ibaka schon ein bisschen anders aus. Also da haben sie jetzt ein ziemlich großes Piece einen wichtigen Spieler mit in die Starting Five geholt, der auch in den Playoffs eine große Rolle spielen soll. Und wenn dann dein Floor General, der ihn dann auch an die richtigen Stellen stellen soll, nicht die Chance hatte, sich nach der Trade-Deadline mit ihm einzuspielen, kann ich mir schon vorstellen, diese Automatismen, die wir gerade besprochen haben, die greifen sollen, dass das auf jeden Fall so ein bisschen darunter leidet. Auch hier nochmal kurz die Frage an euch. Da hätten also, wenn wir gerade gesagt haben, naja gut, die Spurs oder die Clippers hätten jetzt nicht unbedingt vielleicht viel aktiver werden müssen in der Trade-Deadline. Sieht es denn im Osten genauso aus? Ich würde nämlich sagen, ich glaube, Danny Ainge beißt sich jetzt doch in den Hintern und sagt, na Mann, vielleicht hätte ich doch mal intensiver über diesen Jimmy Butler Trade nachdenken müssen. Wenn jetzt Toronto von der Fahne springt, Kevin Love bei Cleveland weiß man auch nicht ganz genau, und Washington, glaube ich, vielleicht aus eigenem Selbstverständnis, haben wir in der Tasche. Ob er dann vielleicht denkt, mein Gott, also Isaiah Thomas, Jimmy Butler, Al Horford, hätte vielleicht sogar in diesem Jahr schon gereicht, um die Cleveland Cavaliers mindestens zu 7 Spielen zu zwingen. Wenn wir vielleicht die großen Namen aus den Trade-Gerüchten mal rauslassen, ob das dann tatsächlich so realistisch war, diese Spieler abzugeben, ich für meinen Teil würde das jetzt erstmal da hingestellt lassen. Aber für mich ist der große Gewinner auf jeden Fall dann in dem Fall Washington. Da darf ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, weil einen First-Rounder für, auch wenn es ein auslaufender Vertrag ist, für Bogdanovic abzugeben, sieht auf jeden Fall jetzt sehr gut aus, zumal er sich ganz passabel eingefügt hat. Washington war vorher ein Team, was die Starting Five betrifft, mit einem Otto Porter, der komplett raketenmäßig unterwegs ist dieses Jahr, was die Quoten betrifft. Ist, glaube ich, die Starting Five unter den Top 3 Teams gewesen. Und da war klar, dass man da im Prinzip auf der Bank nachrüsten muss. Das hat man mit Bogdanovic getan, der gefüttert wird. Man wird wahrscheinlich Brandon Jennings nochmal unter Vertrag nehmen und eben sich von Trey Burke trennen. Und dann hat man da auf jeden Fall zwei Spieler, die ganz gut reinpassen. Was natürlich Yamahimi leisten kann, das sei erstmal dahingestellt. Der ist aber auch nach ewiger Verletzungspause wieder dabei. Also das ist schon ein ziemliches positives Momentum, was da in Washington sich gerade aufbaut. Ja, lass uns doch vielleicht, wo wir gerade beim was gibt's denn da zu lachen, Dennis? Ich finde das so schön, dieses wir reden nicht mehr über die Raptors, sondern wir machen John Wall. ja, da musst du dich dran gewöhnen. Wenn du mit Phil redest, dann das ist wie so ein bisschen so Tourette-Syndrom. Dann schreit er auf einmal John Wall und dann reden wir halt ein bisschen über John Wall. Aber ja, Spaß beiseite, du hast gerade gesagt, Phil, Brandon Jennings zum Beispiel, ein Signing, was jetzt durch die ganzen Waiver bzw. Buyouts dann gekommen ist. Über den anderen Namen, Andre Bogut, haben wir auch schon mal gesprochen. Wie sieht das denn aus? Also meint ihr, eines von diesen Signings, ob es jetzt Jennings ist oder gerade bei den Cavs, die halt in der Tiefe des Kaders mit Deron Williams oder Bogut nochmal was gemacht haben, wird das irgendwie einen Impact haben für die Playoffs? Oder sagt ihr, Dennis, du hattest gerade mal gesagt, Derek Williams zum Beispiel, naja, solche Leute bewegen sich eigentlich eher schon fast am Rande der NBA, das wird jetzt nicht große Auswirkungen haben? Oder kann sowas wie Bogut, Deron Williams, Brandon Jennings doch nochmal wichtig werden? Also ich glaube, bei Cleveland ist es schon wichtig, dass man eine gewisse Tiefe hat im Kader. Und dann, auch wenn es halt jetzt nicht auf die Position passt, aber auf die Minuten, die Kevin Love halt fehlt, die müssen ja irgendwie anders besetzt werden. Da hilft es, glaube ich, schon, dass man halt Veteranen bekommt. Und ich meine, Kyle Korver ist ja auch noch nicht lange beim Team. Stimmt. So dass Cleveland eigentlich jetzt auch wieder in der Findungsphase ist, ne? Also auch so gut wie Golden State momentan schon gelaufen ist, die sind halt noch nicht fertig. Ja, das sieht man halt auch. Und bei Cleveland fängt es halt auch wieder an. Es ist halt immer so dieses Abwägen, reißt sich halt Rotationen auseinander, besetzt Spieler in andere oder schiebt Spieler in andere Rollen, die sie ausfüllen sollen. Rentiert sich das, weil wenn man halt ein bisschen mehr Qualität dazu bekommt. Und bei Cleveland gab es, glaube ich, keine Wahl. Die mussten einfach handeln, auch durch den langfristigen Ausfall von JR. Und dann, die werden schon so ein bisschen Impact haben. Aber es ist halt jetzt nicht dieser New York-Move von vor 2 Jahren mit Champard und plus Moskov. Ja. Also, danke nochmal fürs Erinnern. Ja, gerne. Ja, also ich denke schon, dass es hilft, aber beide Spieler werden wahrscheinlich halt jetzt nicht dafür sorgen, dass ein relevantes Playoff-Spiel gewonnen wird. Ja, ja, also ich glaube, Cleveland wird eh in der ersten Runde keine Probleme bekommen. Ja, und ob man dann halt so in der zweiten Runde wirklich Probleme hat, müssen wir halt am Playoff-Picture erst sehen, aber auch da könnte es halt sein, dass es okay ist, dass die Veterans da sind und die Minuten gehen können, aber Impact. Ja, fraglich. Ja, Phil, du kennst die beiden ja ganz gut, sowohl Bogut als auch Deron Williams. Ist da noch ein bisschen was übrig im Tank, wo du die Jungs in Dallas gesehen hast, oder sagst du, naja, die werden eher dafür da sein, irgendwie gute Stimmung ins Team zu bringen und irgendwie die Sicherheit zu geben, dass da noch jemand wäre, wenn man einen bräuchte? Ja, also Dennis hat es erwähnt, ein bisschen kommt es auf Matchups an. Das bezieht sich jetzt vor allem eher für mich auf Bogut, der durchaus nochmal ein solide 10 Minuten oder 15 Minuten in den Knochen hat in den Playoffs. Ist schon arg langsam geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass da braucht man aber jetzt auch nicht irgendwie Gandalf zu sein, das hervorzusehen, sondern das ist allen offensichtlich. Er gibt dir sicherlich ganz solide Mann-gegen-Mann-Defense, dass du eben, wenn du dominantere Spieler hast unterm Korb, die ein bisschen oldschool dann eben ihr Spiel aufstellen, dass man da nicht sofort die Hilfe bringen muss. Aber wie gesagt, das kann vielleicht sein, dass man da irgendwie ein ganz gutes Matchup hat und er ein bisschen was bringt. Aber sonst sehe ich das halt ähnlich. Die Minuten werden drastisch runtergehen von den Rollenspielern oder von den Bankspielern. Tyronn Lue ist dafür bekannt, dass er im Prinzip seine Leute eben so Thibodeauisch in den Grund rennt. Siehe LeBron James. Insofern glaube ich auch, dass Deron Williams sehr, sehr limitiert nur Spielzeit sehen wird in den Playoffs und vor allem Spielzeit, die relevant ist für den Ausgang und das Ergebnis. Insofern denke ich, dass das eher eine Sache ist, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, um sich vorzubereiten, ein bisschen mit Matchup zu planen. Ich glaube, offensiv hat man da durchaus jetzt einiges an Variabilität für Spot-Situationen, Out-of-Bounds-Plays. Das sind so die Momente, wo man wirklich sagen kann, hey, das macht Sinn, wo man dann Deron Williams und Kyle Korver in die Ecke stellt und LeBron hat den Ball und das ist dann für 3 Sekunden. Das ist wirklich in dem Sinne ein durchaus cleverer Move. Ja. Ja. Wenn ihr beide zu Verletzungen und Buyout-Kandidaten und so weiter keine Punkte habt oder keine Punkte mehr habt aktuell, dann würden wir vielleicht nochmal ein Thema ansprechen von einem vergangenen Trade, Und zwar von dem, der tatsächlich an der Trade Deadline am meisten für Furore gesorgt hat. Und da, Dennis, vielleicht die Frage aufnehmen. Gerade hast du gesagt, naja, was war denn eigentlich der letzte Trade Deadline Trade, der wirklich Impact dann auch für die Playoffs hatte? Kann denn der von Boogie in diesem Jahr noch einer werden? Und passen die beiden überhaupt zusammen? Vielleicht grübeln wir darüber mal ein bisschen. Für die Playoffs? Für die Playoffs dieses Jahr und auch vielleicht schon der Ausblick, passt das mit so zwei Alpha-Tierchen im Team? Ich weiß gar nicht, ob Anthony Davis so ein wirkliches Alpha-Tierchen ist oder eher so ein stiller Leader, zum Beispiel so wie Dirk. Also ich würde zum Beispiel halt sagen, dass Dirk auch nicht so ein Vocal Leader ist, sondern einfach nur ein richtig guter Basketballer. Und ich glaube, das ist bei Anthony Davis auch so. Ich weiß auch nicht, ob es so gut wäre, wenn Boogie dieses Team übernimmt. die Frage auf Spiele, um auf Spielerische nochmal zu kommen. Ich finde es extrem schwer zu bewerten, weil die Pelicans einen katastrophalen Roster anbieten. Das heißt, man hat in den letzten in der Offseason halt auch katastrophal gesigned. Ich habe am Anfang der Saison gerade das Signing von Solomon Hill verteidigt, weil ich gehofft habe, dass er als auf die 4 geht und Davis auf die 5. Ja, also man natürlich musste man den Cousins Trade machen, aber so wie der Roster gebaut ist, kann man das eigentlich kaum bewerten. Man hat ganz viele Center, die jetzt absolut überflüssig sind, weil man idealerweise 48 Minuten mit Cousins und Davis auf der 5 spielt. Man hat im Prinzip Terrence Jones schon entlassen, weil man zu viel auf der 4 hat. Man hat Monty Hunas gesigned innerhalb der Saison. Ja, also man hat einfach keine Flügel, die werfen können. Das heißt also, wahrscheinlich hat man zwei der drei besten Dreierschützen auf der 4 und der 5 mit Davis und Cousins. Und da kannst du halt jetzt versuchen zu überlegen, was man aus diesen 4 Spielen herausnehmen kann. Mhm. Aber das finde ich eigentlich extrem schwer, einfach weil das Team total schlecht zusammengestellt wurde. Ja, ich seh auch ehrlich gesagt den Plan aktuell dahinter noch nicht. Ich glaube, das war erstmal so, das sieht man ja ab und zu mal im Draft. Ich meine, da haben wir diese Woche noch auf Facebook geschrieben, dass ihr da die größeren Experten seid als wir. Das ist auch richtig. Aber im Draft sieht man das ab und zu, dass man sagt, naja, wir draften jetzt nicht nach der Position, die wir brauchen, sondern nach dem größten Talent. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen bei den Pelicans auch die Denke war, hey, wir haben gerade die Chance, einen der talentiertesten Big Men in der Liga zu kriegen, für relativ wenig, was wir dafür hergeben müssen. Egal, ob der jetzt passt oder nicht, wir wären doof, wenn wir den erstmal nicht nehmen würden. Und dann macht man sich jetzt im nächsten Schritt erst darüber Gedanken, wie passen die beiden eigentlich zusammen, beziehungsweise ist dann Drew Holiday in der Free Agency der richtige Point Guard dafür? Was muss ich eigentlich um die rumstellen? Also ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Franchise der Pelicans aktuell auch noch keine Antwort darauf hat, ob die beiden zusammenpassen können oder nicht. Ja, das sehe ich auch so. Ich finde problematisch, wie man defensiv agieren will, genauso wie das zum Beispiel auch bei Toronto ist, wo man halt gesagt hat, Valanciunas und Ibaka, die müssen sich ja eigentlich defensiv total gut ergänzen, weil er einer der richtige Shotblocker ist. Dazu würde ich dann gleich mal sneaky Werbung machen für den Artikel von Sebastian Seidel bei uns auf der Seite, der eben halt rausgestellt hat, problematisch ist es eben genauso wie bei Boogie und Davis, dass Davis ja wahrscheinlich eher die Vierer verteidigen muss, aber dadurch eben keine Rim Protection oder das Shot Blocking eben nicht so gut anbringen kann. Einfach weil er weiter weg vom Korb agieren muss. Das muss man auch noch herausfinden, wie das funktionieren soll defensiv. Offensiv kann es auch sein, dass die beiden sich so ein bisschen auf den Füßen stehen, weil beide entweder aus dem Post-Up oder als Rollman agieren. Klar, Cousins nimmt auch viele Dreier. Aber man muss halt eine Balance finden. Und das dauert so lange. Und man trainiert halt in der Saison nicht, sondern man spielt fast nur. Und deswegen kann ich mir jetzt momentan auch nicht so richtig vorstellen, dass der Playoff-Push jetzt nochmal funktioniert. Ja. Gerade auch, weil Denver sich halbwegs gefangen hat. Ja, Phil, wie siehst du das? Ja, also ich finde es ehrlich gesagt recht interessant. Ich glaube, das ist so ein bisschen das ein Projekt irgendwie, das alle Leute angucken, als wäre es irgendwie ein Laboratorium. Und das sind einige Sachen, die dann natürlich eher so für NBA-Geeks dann rauskommen, wie das leider nicht so häufig angebrachte 4-5 Pick and Roll. In dem Fall wäre das wirklich eine Sache, die zu einer richtigen Waffe werden könnte. Also das ist ja die Variabilität ist ja fast mindboggling da, die es dort gibt mit Davis und Cousins, sowohl was Pass mit Möglichkeiten betrifft, als auch Abrollen oder Pick and Pop. Das ist wirklich eine super spannende Sache, nur wenn man natürlich dann wieder aus dem Labor rauskriegt und dann das Tageslicht erblickt, sieht man, dass das doch ein Play ist, was nicht so häufig gespielt wird, wie man dann vielleicht denkt. Insofern, das wäre eine Sache, die sehr interessant ist. Auch da braucht man natürlich die Mitspieler, die durch Gefahr von draußen dann eben ein bisschen dafür sorgen, dass es nicht so eng wird. Das ist das, was Teams momentan machen. Alles bricht im Prinzip zusammen. Im Zweifel, wenn sogar einer der beiden penetriert, wird eben dann einfach geholfen und dann wird gesagt, gut, dann versucht man schnell genug zu rotieren. Das ist eine Sache, die durchaus super, super schwierig ist. Ich glaube trotzdem, dass dann der Dritte im Bunde, du hast ihn eben erwähnt, Joe Holiday, dann doch jetzt vielleicht durch inaktiv enorm reich werden wird, weil er durchaus ein Spieler ist von seiner Anlage, der sehr gut dazu passt, der mit seiner Agilität eben auch im Pick and Roll sehr gut dazu beitragen kann, die Leute in Szene zu setzen, was Pick and Pop betrifft, aber durch die eigene Gefahr zum Korb zu ziehen, ist er doch mittlerweile eigentlich das Zünglein an der Waage, was so den Ausblick betrifft für die Pelicans. Ich finde es ganz interessant, defensiv sich das anzuschauen. Du hast eben den Artikel von Sebastian erwähnt. Natürlich ist das eine Gefahr. Je mehr, sag ich mal, Small Ball oder mit Stretch-Vierern, Stretch-Fünfern gespielt wird, desto ineffektiver wird dieses Pairing. Trotzdem erlaubt es dann doch Anthony Davis ein bisschen flexibler, sich auf dem Korb zu bewegen und auch mal ein bisschen mehr für den Helpside-Block-Shot zu gehen. Ich glaube, das hilft ihm durchaus, auf der 4 mehr zu agieren und eben seine eigene Agilität dann defensiv an den Mann zu bringen. Ich weiß nicht, ob er da Stats gebracht hat in dem Artikel, aber ich finde, dass es generell ein interessantes Pairing ist, weil man eben ermöglicht, Anthony Davis auf seiner vorgezogenen Position dann auch zu verteidigen. Ja, klar, also ich glaube schon, dass das klappen kann. Man muss das halt beobachten, man muss halt auch sehen, man kann halt einfach versuchen, Cousins zu attackieren, ob Davis dann halt immer aus der Dreierecke runter rotiert und das schafft, weil es eben auch einer der weiteren Wege ist, muss man dann halt einfach beobachten. Du hattest gerade auch noch gesagt, Jrue Holiday ist so ein Zünglein an der Waage. Ja, und vor allen Dingen müssen wir halt sehen, Cousins ist ein guter Passing Big, Davis hat sich in dieser Saison extrem gesteigert, da ist ein sehr viel besserer Spieler geworden, ein kompletterer Spieler, und Holiday trifft aber nur 31% aus Catch-and-Shoot-Dreiern. Und das ist halt einfach ein Problem, und er nimmt halt auch kaum welche, er nimmt nur Pull-Ups, er muss halt sein ganzes Spiel umstellen, um jetzt da reinzupassen, weil wir eigentlich so davon ausgehen, dass man so aus dem High-Post vielleicht so das Spiel machen kann. Hm. Und das muss man halt dann einfach bedenken, dass das für Holiday auch eine komplette Umstellung sein könnte. Man muss auch einfach sehen, dass der Kader halt in keinerlei Hinsicht halt dafür gemacht ist. Ich glaube, da sieht man auch sehr stark, dass man einfach eine Chance gesehen hat, einen Franchise-Spieler oder zumindest einen Blue-Chipper für einen geringen Preis zu bekommen, und dann hat man zugeschlagen. Weil in Donatas Montiulanas oder dann eben Terrence Jones Spieler im Team sind, die ja durchaus Talent haben, aber absolut in der Nische sind, die dem Team absolut nicht helfen jetzt momentan und die auch gar keinen Sinn machen in der Zukunft. Insofern denke ich, dass das ein Signal ist von Zeichen des Front Office, da ein paar Chips zu bewegen in der Offseason. Da muss man ihnen auch ein bisschen Zeit geben jetzt. Ich glaube nicht, dass das Experiment jetzt auf diese Saison gelegt ist. Gibt es Druck, in die Playoffs zu kommen? Ja, heißt das aber nach dieser Akquisition, dass das unbedingt jetzt passieren muss und man nicht reloadet? Ich denke, darauf ist der Fokus. Ja, aber einen Punkt noch bitte. Klar. Das Problem, was ich sehe, ist, dass New Orleans einfach einen Standortnachteil hat. Das ist der kleinste Fernsehmarkt. Man hat halt wenig Aufmerksamkeit dadurch. Dadurch generiert man nicht so viel Geld wie die anderen. Und das Front Office arbeitet auch einfach nicht gut. Das muss man jetzt auch einfach so sagen. Es ist in den letzten paar Jahren eben zum Problem geworden, dass man eben schlecht signed oder überbezahlt oder überbezahlen muss, weil es ein kleiner Markt ist und das unattraktiv ist. Ob das dann so gut klappt, müssen wir dann sehen. Kann ich jetzt noch nicht beantworten. Ja, ja, also. Männer, apropos viel ausgeben für Spieler und komische Signings machen. Hot Take von mir. Wenn die Clippers in der zweiten Runde rausfliegen, wird Chris Paul zurück nach New Orleans gehen und den beiden die Lobs um die Ohren schmeißen. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob das mit dem Tall Ball statt dem Small Ball dann funktioniert oder nicht. Wahrscheinlich, was Salaries angeht, ist es wahrscheinlich Quatsch. Aber wenn Chris Paul die Clippers verlässt, was ja nicht danach aussieht, aber dann kann ich mir vorstellen, dass er zumindest mal darüber nachdenkt, ob er nicht in Zukunft statt DeAndre Jordan seine Lobs in Richtung Anthony Davis und Boogie Cousins schmeißen wird, was gleichbedeutend damit wäre, dass er das auch mit dem Rücken zum Korb machen kann, weil irgendeiner von den beiden wird den schon fangen. Aber gut, ich glaube, so fachlich haben wir damit ganz schön viel heute gecovert. Dennis, da du unser Gast bist heute, möchten wir aber natürlich nicht versäumen, dass du dein Projekt nochmal ein bisschen näher vorstellen kannst. Vielleicht hast du ja so ein, zwei Sätze dazu, was bei euch in den nächsten Wochen auf dem Programm steht, was so für Themen gerade bei euch irgendwie aktuell sind. Wir wurden zum Beispiel auf Facebook gefragt, was wir denn zur March Madness sagen, die jetzt ansteht, und mussten da sagen, da solltet ihr mal lieber bei den GoToGuys vorbeigucken, denn, habe ich jetzt mal so großspurig gesagt, in der Hoffnung, dass ihr da weiterhelfen könnt, denn March Madness ist jetzt nicht unbedingt unser stärkster Beritt, aber vielleicht hast du ja so ein, zwei Themen, wo du sagst, hey, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, bei euch vorbeizugucken. Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, also so Draften und Draft Prospects. Da haben wir zwei ziemlich gute Leute bei uns, die auch zum Beispiel auf YouTubes hunderte von Einzelclips hochladen, wo sie halt ihre Beobachtungen von den vielversprechendsten Prospects zeigen, also sind Tobias Berger und Philipp Servatius, und die stellen so ein Draftradar zusammen. Das sind so sich entwickelnde Profile, wo sie, die sind so bescheuert und gucken halt nur NCAA und keine NBA, macht da für mich keinen Sinn, aber... Ach du meine Güte. Ja, ganz furchtbar. Und die scouten halt wirklich und fangen am Anfang der Saison schon an, machen sich eine Liste, scouten die Spieler durch und präsentieren in den Artikeln dann, was sie halt gesehen haben. Und das geht halt darüber hinaus, um irgendwelche Statistiken runterzubeten, sondern da ist halt relativ handfest, wie verteidigt der im Pick and Roll, was für athletische Limitationen hat ein Spieler und sowas. Und das versuchen sie halt schon zu erkennen und stellen das dann vor. Also Drafter da wäre zum Beispiel eine Sache. Du, kann ich den beiden Jungs von euch vielleicht mal die Telefonnummer von Phil Jackson weiterleiten, dass die dass wir in diesem Jahr vielleicht nicht ganz so viel Scheiße bauen, wenn wir Lottery-Picker. Also ich weiß nicht, was du willst. Er hat Kristaps gepickt. Ja, ich sag mal so, das hat irgendeiner seiner europäischen Freunde gemacht. Ich glaube, er hat bisher noch gar nichts für die Knicks gemacht. Aber egal, erzähl ruhig weiter, sorry. Ja, okay, also das ist so ein Bereich, den wir abdecken. Wir haben jetzt seit anderthalb Jahren einen BBL-Bereich, wo wir vor allen Dingen so taktisch Leute haben. Gerade Chris Schmidt ist halt hier im Prinzip der Hauptredakteur und der veröffentlicht wirklich... Ja, so ganz in epischer Länge und ganz eklig, wie die Teams halt verteidigen anhand von ganz vielen Standbildern. Wir dürfen halt kein Videomaterial benutzen von der BBL, aber Standbilder ist uns erlaubt worden. Daran zeigt er halt, warum zum Beispiel jemand wie Taylor Brown von Brose Basket ein total unterschätzter Spieler ist, weil er alles richtig macht in der Defensive und was eigentlich alles zur Defensive dazugehört. Das hat da ist gerade bei mir im Kopf, weißt du, dieses Bild, wo so ein Strauch durch die Wüste rollt. So ist ungefähr meine BBL-Knowledge aufgestellt. Ich habe keine Ahnung, von wem du das redest. Ja, ich auch nicht. Also ganz ehrlich, ich hab davon auch keine Ahnung und man muss auch einfach sagen, wenn du irgendwie wo richtig gut drin sein willst, dann musst du dich spezialisieren. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, ich gucke College und kann alles zu den College-Jungs sagen. Ich gucke BBL und kann alles zu internationalen Prospects sagen, die vielleicht auch noch rüberkommen. Und NBA scoute ich eben auch noch die 1000 Spiele in der Regular Season. Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist so eine Sache, die man auch erwähnen muss, dass es jetzt auch nicht unbedingt dann immer auf die Namen drauf ankommt. Wenn ihr die Liebe zum orangenen Leder teilt, glaube ich, ist es trotzdem cool, gute geeditete Clips sich anzuschauen und gutes Scouting erkennt man eigentlich auch, wenn es in Litauen stattfindet oder in anderen Basketball-Ligen. Insofern ist das schon ganz cool. Ich habe dann doch natürlich auch ab und zu mir ein paar Sachen durchgelesen. Und das ist ja durchaus eine Sache, da muss man auch ganz ehrlich sein, wir konsumieren halt unfassbar viel englischsprachigen Basketballjournalismus. Und das muss ja nicht unbedingt immer sein. Wir sind, glaube ich, nicht mehr in einem Alter, wo es irgendwie super hip ist, irgendwie sich mit einem Zach Lowe T-Shirt irgendwie rumzulatschen. Ich hab Kevin O'Connor ist der neue Zach Lowe. aber um vielleicht so ein bisschen in eine Brücke zu schlagen, so ein bisschen so Kevin Pelton oder Kevin Prada ist da doch teilweise mit drin, was so analytische Herangehensweise betrifft und journalistisch. Also das ist schon wirklich recht fein, was ihr da macht. Und vielleicht verirrt sich ja auch der ein oder andere Leser oder Hörer von euch dann zu dem Haufen, der wir hier stehen. Ja, Männer, ich kann mich jetzt so gut, wie ich mich auf unsere Podcasts vorbereite, kann ich mich jetzt nicht auch noch auf ein zweites Themengebiet vorbereiten, ne? Das wollen wir mal festhalten. Also diese Stunden über Stunden, die ich investiere, um hier keinen Blödsinn zu erzählen, das geht jetzt nicht auch noch für eine andere Liga oder so. Nein, natürlich völliger Quatsch. Ja, cool, also Draft, March Madness, Scouting von den Prospects, BBL und so weiter, kann man alle bei euch, alles bei euch finden. Wenn wir schon beim Pitchen sind, haut doch nochmal eure Internetadresse und eure Facebook-Page raus oder Twitter. FromDowntown.de. Genau, und da setzt ihr dann einen Link zu uns rein. Go-2-guys.de. Da findet ihr alle Artikel, im Prinzip auch alles. Meinetwegen auch da die Facebook- und Twitter-Handles. Twitter ist go2guys.de, ein Wort durch. Und ja, die Facebook-Seite ist, glaube ich, irgendwas /gotogeist.de. Aber werdet ihr, glaube ich, finden. Man findet euch schon. Ja. Sehr gut. Phil, wie lange bist du noch in der Schweiz? Morgen, dann geht's nach Bern, dann wird da gezoffen. Und dann geht Samstagmorgen zurück, solange ich nicht den Flug verpasse. Na, fantastisch. So. Dann wieder 7 Stunden Zeitunterschied, mein Lieber. Ja, das kriegen wir schon hin. Aber sag mal, wir haben jetzt, ich glaube, es bricht jetzt die Woche 3 an, in der wir die nächste Woche Memory Lane versprechen. Wieder ist es nichts geworden. Kriegen wir irgendwie dann doch vielleicht am Wochenende oder so mal hin, ne? Ja, also ich bin Sonntag, ich komme erst Sonntag an und dann machen wir das wieder mit Matschbirne. Mal sehen, was die Frau dazu sagt, aber machen wir. Wird schon. Dennis, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Ich hoffe, es war nicht zu konfus. Wenn du uns auch schon mal natürlich zugehört hast, dann weißt du, dass wir auch ab und zu irgendwie abdriften, John Wall schreien, die Überleitungen verkacken und alles mögliche. Aber ich fand es wirklich super. Sprech da für uns beide und das können wir gerne nochmal irgendwann wiederholen. Gerne. Ja, insofern, ansonsten, ihr habt es gerade gehört, checkt die Go-To-Guys über alles, was die NBA, aber auch nicht die NBA betrifft. Und der Phil geht jetzt erstmal in Bern saufen, fliegt dann nach Hause und dann hören wir uns in den nächsten Tagen wieder mit einer Folge Memory Lane. Danke nochmal an Dennis und Phil from Downtown. John Wall!